Hallo, meine Lieben. Heute möchte ich euch von den Untersuchungsergebnissen des amerikanischen Arztes Dr. Robert Young berichten, der durch seine Arbeiten zum Thema basisches Körpermilieu schon sehr, sehr vielen Menschen dabei geholfen hat, ihre Gesundheit wiederzuerlangen. Robert Young hat am 20. August einen Artikel mit dem Titel Raster- und Transmissionselektronenmikroskopie zeigt Graphenoxid in Covid-19-Impfstoffen veröffentlicht, in welchem er die Ergebnisse seiner Untersuchungen der Corona-Impfstoffe der Firmen BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson dargelegt hat. Da bislang keine der vier gerade genannten Firmen auf der Packungsbeilage, auf dem Label, auf der Impfstoffverpackung etc. alle Inhaltsstoffe angegeben hat, diese Information aber essentiell ist, um eine bewusste Entscheidung für oder gegen eine Impfung treffen zu können, ist Dr. Young hergegangen und hat mit verschiedenen Methoden, unter anderem Dunkelfeldmikroskopie, Phasenkontrastmikroskopie, Rasterelektronenmikroskopie und noch einigen weiteren Untersuchungsmethoden mehr, Impfstoffampullen dieser vier Firmen auf ihren Inhalt hin untersucht. Was ist bei dieser Untersuchung herausgekommen? Zunächst mal beschreibt Dr. Young in seinem Artikel sehr genau seine Vorgehensweise, die Aufbereitung der Proben und wie er zu seinen Ergebnissen gekommen ist. Das erspare ich euch an dieser Stelle, meine Lieben. Ich verlinke euch aber gleich seinen Artikel und wer mag, kann es dann dort nachlesen. Ich möchte euch hier einfach kurz und knapp die Dinge auflisten, die er in den Impfstoffampullen gefunden hat. In den Ampullen aller vier Firmen hat Robert Young Graphenoxid nachgewiesen. Über die gesundheitsschädigenden Wirkungen von Graphenoxid habe ich bereits in meinen Posts am 10. und am 31. Juli gesprochen. Deshalb gebe ich euch hier nur die ganz kurze Kurzzusammenfassung. Graphen, ein lamellenförmiges Material aus Kohlenstoffatomen, welches aus Graphit gewonnen wird und welches ein hervorragender Leiter für Wärme und Elektrizität ist, hat in Form von Graphenoxid-Nanopartikeln Einzug in die biomedizinische Forschung gehalten und soll als Impfstoffträger oder Nanoadjuvans in Impfstoffen eingesetzt werden. Dieses wirft jedoch große Fragen auf, da sich in Studien gezeigt hat, dass es bei Graphenoxid eine dosisabhängige Zelltoxizität gibt und dass Graphenoxid zu Zelltod, zu Granulomen in der Lunge, zu Blutgerinnseln, Entzündungen der Schleimhäute bis hin zu Lungenentzündungen und auch zum Verlust des Geruchs- und Geschmackssinnes führen kann. Mit anderen Worten, Graphenoxid kann all die Symptome auslösen, die auch einer Covid-19-Erkrankung zugeschrieben werden. Außerdem soll Graphenoxid die Funktion des Immunsystems beeinträchtigen und die Reserven unseres wichtigsten Entgiftungsmoleküls Glutathion verbrauchen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist Graphenoxid auch verantwortlich für den Magnetismus, den einige geimpfte Menschen nach der Impfung entwickeln, ebenso wie für den Magnetismus, den ungeimpfte Menschen entwickeln, die das Graphenoxid durch Masken, Teststäbchen, Grippeimpfstoffe oder Lebensmittel aufzunehmen scheinen. Gelangt Graphenoxid über diese Wege in den Körper, so liegt es zunächst in der neutralen Form vor, in welcher es keinen großen Schaden anrichtet. Wird es aber durch elektromagnetische Felder, wie zum Beispiel 5G, die fünfte Generation der drahtlosen Mobilfunktechnologie, aktiviert und dadurch positiv geladen, so zerstört es durch Oxidation von Biomolekülen alles, womit es in Kontakt kommt. Stellt sich also die Frage, was denn Graphenoxid in einem Impfstoff zu suchen hat. Das, meine Lieben, ist, denke ich, eine extrem wichtige Frage, die uns sicher noch eine Weile beschäftigen wird, an deren Beantwortung zahlreiche Ärzte und Wissenschaftler gerade arbeiten und auf die ich in zukünftigen Posts zurückkommen werde. Warum Graphenoxid in den Impfstoffen ist, muss also noch abschließend beantwortet werden. Aber dass Graphenoxid in den Impfstoffen ist, daran besteht für mich zumindest kein Zweifel mehr. Kommen wir zur nächsten Entdeckung, die Dr. Young gemacht hat. In einer Ampulle des Pfizer-Impfstoffes fand Robert Young einen einzelligen Parasiten namens Trypanosoma cruzi, den Auslöser der Trypanosomiasis, auch Chagas-Krankheit, nach ihrem Entdecker Carlos Chagas genannt. Die Chagas-Krankheit hat vor allem Bedeutung in Lateinamerika, wird durch Raubwanzen übertragen und kann zu Fieberschüben, einer Vergrößerung von Leber und Milz und zu Arrhythmien und chronischen Herzmuskelerkrankungen führen. Und wieder die Frage, was hat ein Parasit in einem Impfstoff zu suchen? Bei der nächsten Entdeckung, die Dr. Young gemacht hat, handelt es sich um unterschiedliche Mikro- und Nanopartikel, zu denen im Pfizer-Impfstoff zum Beispiel Titan, Vanadium, Kupfer und Aluminium gehören. Im AstraZeneca-Impfstoff fand Dr. Young Edelstahl vor. Und im Johnson & Johnson-Impfstoff fand er Aggregate aus Edelstahl, welche durch Graphenoxid zusammengehalten werden. Sie werden durch das Graphenoxid quasi zusammengeklebt. Diese Aggregate sind stark magnetisch und können zu Blutgerinnseln führen und Zellmembran zerstören. Der Moderna-Impfstoff enthielt darüber hinaus unter anderem auch noch Blei, Cadmium und Selen. Das Selen verbindet sich mit dem Cadmium zu Cadmiumselenit, welches zelltoxisch und genotoxisch wirkt, also unsere Erbsubstanz angreift. Passend zu diesen Ergebnissen von Dr. Young hat das japanische Gesundheitsministerium in den letzten Tagen über 2,5 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffes der Firma Moderna zurückgerufen, da diese anscheinend metallische Partikel mit magnetischen Eigenschaften enthielten. Einer Aussage der Zeitschrift The Japan Times nach sind zwei Männer im Alter von 30 und 38 Jahren nach Erhalt der kontaminierten Moderna-Impfungen verstorben. Meine Lieben, nach dieser Analyse der Impfstoffe kommt Robert Young zu dem Ergebnis, dass die Medikamente der Firmen Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson keine Impfungen sind, sondern komplexe Aggregate von Graphenoxid und anderen Nanopartikeln, die an synthetisches genetisches Material gebunden sind. Laut Dr. Young sind die Inhaltsstoffe der sogenannten Impfungen zell- und genotoxisch und wirken darüber hinaus auch aufgrund ihrer magnetischen Eigenschaften toxisch auf Zellwände und unsere DNA. Meine Lieben, so unschön diese Informationen auch sind, so helfen sie uns doch bei unserer Entscheidungsfindung. Und sie helfen uns natürlich auch dabei, die richtigen Ausleitungs- und Behandlungsstrategien auszuwählen. Was ich hier noch betonen möchte, ist, dass ich es absolut nicht richtig finde, dass es den Impfstoffherstellern gestattet ist, nicht vollumfänglich über alle Inhaltsstoffe der Impfstoffe aufzuklären und zu informieren. Deshalb möchte ich an dieser Stelle an die Ethik dieser Firmen und auch an die Ethik der Kontrollorgane appellieren, die genaue Produktzusammensetzung transparent zu machen, sodass wir in die Lage versetzt werden, eine gute Entscheidung für uns und unseren Körper zu treffen. Meine Lieben, das war es erstmal für heute. Ich bin von meinem Organisationsengel darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich vorgestern vergessen habe, die Studie zum Ivermectin zu posten. Ich hoffe also, dass ich jetzt gleich daran denke, dieses nachzuholen. Und da wir am Wochenende unser Online-Seminar haben, melde ich mich erst nächste Woche Dienstag wieder. Was ich hier aber schon einmal ankündigen möchte, ist, dass es voraussichtlich kommende Woche Donnerstag für einen energetisch-finanziellen Ausgleich von 15 Euro einen Zoom-Call mit Dr. Carola Javid-Kistel geben wird, die vielen von euch bereits bekannt sein dürfte. Dieser Zoom-Call ist dafür gedacht, dass ihr Carola eure Fragen stellen könnt, zum Beispiel zum Thema, wie man Kinder und Jugendliche in diesen Zeiten schützen kann. Sobald ich hierzu nähere Informationen habe, werde ich sie euch auf diesem Kanal posten. Habt noch einen wundervollen Abend, ihr Lieben. Bis ganz, ganz bald, eure Alina.